Zum 27. Jahrestag der Befreiung Koreas richtete am 15. August der Präsident des Staats Palästina und Vorsitzende des Exekutivkomitees der Befreiungsorganisation Palästinas, Mahmoud Abbas, an Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm. Im Glückwunschtelegramm betonte er, er schätze es hoch, dass Herr Kim Jong-un dem gerechten Kampf des palästinensischen Volkes für die Beendigung der Eroberung Palästinas das Recht auf die Gründung eines Unabhängigkeitsstaates mit Ost-Guds als Hauptstadt und dessen Verwirklichung unverändert Solidarität erweise. Der palästinensische Präsident äußerte die Hoffnung darauf, dass das freundschaftliche koreanische Volk noch größere Sicherheit und größeres Gedeihen hat und dass die historischen Freundschaftsbeziehungen der Völker beider Länder weit entwickelt werden und wünschte dem Herrn Kim Jong-un beste Gesundheit und Glück.